أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Killed with her four children. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Stockt euer Herz nicht, wenn ihr sie so seht, ist eure Ehre vom Winde verweht. Stockt euer Herz nicht, wenn ihr sie so seht, ist eure Ehre vom Winde verweht. Steht auf und setzt euch ein für die Oma vom Propheten Rasulillah. Steht auf und setzt euch ein für die Oma vom Propheten Rasulillah. Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Ihr schließt die Augen bei Folter und bei Qual, sind euch eure Brüder und eure Schwestern so egal. Ihr schließt die Augen bei Folter und bei Qual, sind euch eure Brüder und eure Schwestern so egal. Ich werde kämpfen bis zum letzten Atemzug und niemand kann mich stoppen außer Allah. Ich werde kämpfen bis zum letzten Atemzug und niemand kann mich stoppen außer Allah. Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Sie sind gefangen in den Händen der Kuffar. Hört ihr nicht ihre Schreie, fürchtet Allah. Ja, Bruder, mach Dua für deine Schwester. Hörst du nicht die Heuchler und die dreckiges Geläster? Ja, Schwester, mach Dua für deinen Bruder. Hörst du nicht, wie er schreit zwischen dem Gelächter? Wo sind die Löwen dieser stolzen Gemeinschaft? Wo sind die Löwen? Zeig sie mir, Allah. Der Schreiner freit, geht direkt zu deinem Herrn und uns wird der fragen am jüngsten Tag. Unsere Geschwister sterben jeden Tag. Sind unsere Herzen wirklich schon so hart? Unsere Geschwister sterben jeden Tag.